Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Herzlich willkommen zum ersten Mixtape des Jahres mit Mercedes Herrada, Ausgabe Nummer 54. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, wie an jedem vierten Samstag hier auf OS Radio 104,8 und im Livestream auf www.osradio.de. Für alle, die die Sendung später noch einmal genießen wollen, ihr findet sie auf der Mixtape-Website unter mixtaperadio.online. Also schaut unbedingt vorbei. Heute machen wir etwas ganz Besonderes. Anders als in meinen regulären Sendungen, in denen ich euch Neuigkeiten aus Spanien und international vorstelle, nehmen wir uns heute die Zeit für eine kleine Zeitreise. Das Thema dieses Mixtapes, spanischer Punk, Rock und Metal quer durch die Jahrzehnte. Mit dabei sind einige absolute Klassiker, die ihr bestimmt kennt oder eventuell vielleicht, denke ich. Könnte sein, und wenn nicht, dann wird's höchste Zeit. Also lehnt euch zurück, dreht die Lautstärke auf und genießt die musikalische Reise durch die Geschichte des spanischen Rocks. Los geht's mit unserem ersten Song, Dover aus Madrid und ihrem kraftvollen Song Better Day aus dem Album I Was Dead for 7 Weeks in the City of Angels von 2001. Viel Spaß! Seven, eight, ten, 11. Mafia-Roman, errutegiak dio, pare bat milenio, diktaketatik kanpo, zeuden mezularikenak, hiltzen saiatu diren arren. And so tonight, we open up our hearts, staring straight into the sky, we are blinded by ambition, to be part of that lie, separation from these places, separation from these transcend this repetition, transcend this life. Mit Tim McIlrath, die Stimme von Race Against, mit Denak et Dubalio. Das ist baskisch und bedeutet nicht alles zählt, aus dem Album Libre von 2003. Ein Album, das sie damals auch in Osbunk, in Osnabrück vorgestellt hatten. Jetzt springen wir ins Jahr 2012 mit Violets, eine Band, die 2011 in Barcelona gegründet wurde. Wir hören die Band mit Deaf Ears. Die Band Violets war 2019 übrigens die Gastband, die das Konzert von Green Day in Madrid eröffnete. Wir kennen sie auch durch ihre Zusammenarbeit bei einem Song der Band Cream, die auch hier ein Mixtape gehört haben, die Band aus Tarragona mit dem Lied Paper Boats. Hell, nothing I can live. Das ist Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Cortatu, Sari Sari, ein Klassiker aus der Mitte der 80er Jahre, der die spanische Punkgeschichte geprägt hat. Als nächstes kommt Sociedad Alcohólica mit der Live-Version von Cuando Nada Vale Nada. Gleich danach auch live Mago de Oz mit Pensando en Ti, eine Version von Dust in the Wind von Kansas. El sufrimiento es lo único seguro que hay en la vida. Cuando nada vale nada. Yeah, Hay veces que mi alma baila tangos con la soledad y necesito de tabla tu amor para asirme a ella en mi tempestad pensando en ti. Paso el día pensando en ti. Enséñame a escuchar tus labios al leer el sol. Llévame a donde los sueños fabrican tu voz. Pensando en ti, acuno mi alma pensando en ti. Pensando en ti, duermo el odio pensando en ti. Paso el día pensando en ti. Paso el día pensando en ti. Hier findest du Punk, Rock und Metal nicht nur aus Spanien. Entdecke und genieße Aktuelles und Klassiker aus Spanien und der ganzen Welt. Alle vier Wochen Samstag von 20 bis 21 Uhr findest du im Mixtape unglaublich großartige Bands aus der Punk, Rock und Metal-Szene. Mixtape mit Mercedes Herrada auf OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Mehr Infos zur Sendung, Playlist und Podcast findest du auf mixtaperadio.online. Thrash Metal von Angelus Apatrida, eine Band, die sich in den letzten Jahren durch ihre ausgedehnten internationalen Tourneen einen Namen gemacht hat. Gegründet im Jahr 2000 hörten wir gerade einen Song aus ihrem vierten Album The Call von 2012, You Are Next. Weiter geht es mit Koma, eine Band, die in dieser Sendung Mixtape besonders geschätzt wird. Mi Jefe, so heißt das Lied, einem der Klassiker der Band. Mi jefe se merece un monumento. legendäre Barón Rojo entführt uns mit Breakthrough in den frühen Tagen des spanischen Hard Rocks. Barón Rojo prägte den Heavy Metal mit Alben wie Volumen Brutal von 1982 und erreichte internationale Anerkennung, was sie zu Vorreitern des Genres machte. Mito Buz gehört zu den Pionieren des spanischen Rock und Metal in den 80er Jahren. Obuz machte Hard Rock mit ihrem Debüt Preparate von 1981 populär und begeisterte mit energiegeladenen Shows. Beide Bands legten den Grundstein für die spanische Rock- und Metal-Szene und inspirierten nachfolgende Generationen. Beste Gelegenheit, auch Obuz hier und heute im Mixtape zu hören mit Autopista. que perder esta mañana. Abre los ojos, desayúnate la vida que se marcha. A la libertad, quemo tu cama. Ahora es el momento de poner fuego en la sala. Ahora da igual lo que dejaste atrás. Y muchos amigos que no verás. Tu familia sabe que ya no vendrás. Ya no queda tiempo y quedar gas. Mucho más gas. Gas, mucho más gas. Gas, mucho más gas. La distancia se hace eterna y tu vida se derrite. ¿Qué tal esa silla vieja? No hay dolor, no queda pena. Te arrepentirás cada minuto si te quedas. Gas, ahora da igual lo que dejaste atrás. Y muchos amigos que no verás. Tu familia sabe que ya no vendrás. Ya no queda tiempo en quedar. Gas, mucho más gas, más gas. Gas, mucho más gas, más gas. Gas, mucho más gas, más gas. Gas, mucho más gas. Sogar es gehört, eine spanische Rockband, die von 1995 bis 2006 aktiv war. Der Song Más Gas stammt aus ihrem zweiten Album von 2002, veröffentlicht bei Cedo Records und produziert von Dani Alcover, der auch mit Bands wie Dover arbeitete, sowie Frankie von Sugarless co-produziert. Dieses Album machte sie in der spanischen Rockszene bekannt. Diese Band kombinierte verschiedene Musikstile wie Funk, Hip-Hop, Hardcore-Punk, Grunge, Acid-Jazz und Punk, inspiriert von Bands wie Rage Against the Machine, Queens of Stone Age und Red Hot Chili Peppers. Zeit läuft langsam ab und damit geht eine weitere Ausgabe von Mixtape zu Ende. Bevor wir zum letzten Song kommen, möchte ich mich vom ganzen Herzen bei euch bedanken, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Vergesst nicht, ihr könnt das Mixtape jederzeit auf mixtaperadio.online nachhören. Falls ihr zufällig eine Band habt und eure Musik in Mixtape gespielt werden soll, besucht unsere Website und schreibt uns über den Bereich Kontakt eine E-Mail. Zum Abschluss habe ich noch einen echten Klassiker für euch. Héroes del Silencio, Entre dos Tierras aus dem Jahr 1990. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und rockt weiter. Eine herzliche Umarmung von Mercedes Herrada und ich freue mich, euch beim nächsten Mixtape wieder begrüßen zu dürfen. Diesmal mit vielen spannenden Neuheiten. Bis bald! We'll be right back. abrir tanto la boca para opinar. Y si te piensas echar atrás, tienes muchas huellas que borrar. Déjame, que yo no tengo la culpa de verte verte caer. Pierdes la fe, cualquier esperanza es vana y no sé qué creer. Pero olvídame, que nadie te haya amado ya. Ver que